Das Bewegungswochenende war für mich ein so viel, so groß. Ich habe immer mir gedacht gehabt, da passieren so viele kleine Mikrokosmosse. Also so viele Begegnungen, so viele Momente, so viele Menschen, die zusammenkommen und die Workshops, diesen Ort überhaupt lebendig zu sehen. Na, wir haben gesehen, dass der Baum mehr Platz will, weil die Wurzeln sich vergrößern und den Asphalt so hochheben. Und jetzt dachten wir uns, wir helfen dem ein bisschen, dem Baum. Ja, ich würde mir manchmal allgemein in aktivistischen Kreisen ein bisschen weniger akademisches Gemackere wünschen und ein bisschen mehr Spaces für Gefühle, politische Wut, Emotionen und so weiter. Hört auf, Tiere auszubeuten. Wir senden euch hier ein paar Eindrücke und Gedanken und auch Geräusche vom Bewegungswochenende Anarchie und Tierbefreiung, welches am 20. bis 22. März 2026 in Nürnberg stattfand. Dieses Wochenende wurde von drei Gruppen organisiert. Das ist einmal Gemeinsam gegen die Tierindustrie Bayern, die Abkürzung ist GGDT Bayern. Das Kollektiv Tierbefreiung Stuttgart, das ist eine Ortsgruppe des bundesweit agierenden Vereins Die TierbefreierInnen e.V. und WATU, das steht für Würzburg aktiv für Tierrechte und Umweltschutz e.V. Und in ihrer Ankündigung zu diesem Bewegungswochenende auf der Website stand Rechtsruck, Militarisierung, Klimakollaps, Kriege, sozialer Bau. Wie organisieren wir uns weiter, wenn alles gleichzeitig eskaliert? Wie lässt sich noch Hoffnung und Kraft schöpfen? Und das waren so die Schwerpunktfragen an dem Wochenende. Das Wochenende sollte Raum für Vernetzung, Strategie und gemeinsame Orientierung schaffen für Menschen, die sich der Tierbefreiungsbewegung zugehörig fühlen, aber auch aus anarchistischen, antifaschistischen, queerfeministischen und klimagerechten Kontexten kamen. Der Fokus dieses Wochenendes stand unter anderem, dass Tierbefreiung als Teil eines intersektionalen, antikapitalistischen Befreiungskampfes verstanden werden soll. Es stand im Fokus, dass wir voneinander lernen, dass Tierbefreiung, Klimagerechtigkeitsbewegung, die queerfeministische, autonome und anarchistische Praxis zusammengehören und wie wir mit Erschöpfung, Verzweiflung umgehen und Wege zurück zur Handlungsfähigkeit und auch zur Hoffnung finden sollten. Daraus entwickelten sich strategische Fragen, unter anderem, was braucht denn die Bewegung? Was brauchen wir und wie geht es weiter? Und an diesem Bewegungswochenende waren inhaltliche Workshops geplant, Vorträge, bewegungsübergreifender Austausch und praktischer Aktivismus. Es gab Räume für Selbstfürsorge und Skills und es gab Zeit für Vernetzung und gemeinsame Perspektiven. Dieser kleine Beitrag nimmt euch also mit und lässt Menschen aus dem Orga-Team und TeilnehmerInnen zu Wort kommen, was sie quasi von dem Wochenende mitnehmen und auch welches Geräusch sie mit dem Wochenende verbinden. Also viel Spaß beim Reinhören. Was verbindest du, welche Geräusche verbindest du mit dem Bewegungswochenende Anarchie und Tierbefreiung? Ich muss da gar nicht so viel drüber nachdenken, ehrlich gesagt, weil dieses Rolltor, also es gibt halt hier so mehrere Rolltore, die immer hoch und runter gefahren werden, um zu diesem Veranstaltungsraum zu kommen. Das war so das erste prägende Geräusch, was mir eingefallen ist. Und jetzt sprechen wir mit einer Person, die in der Orga beteiligt war und auch eine große Rolle in der Awareness vom Bewegungswochenende eingenommen hat. Und ja, direkt dazu, hattest du von Anfang an Hoffnung an das Wochenende und oder vielleicht auch irgendwelche Erwartungen? Mhm. Und glaubst du, die wurden erfüllt? Und wie sieht's aus mit deinen persönlichen Grenzen? Wie gut konntest du auch auf deine Kapazitäten achten im Rahmen des Bewegungswochenendes? Ja, ich finde, Hoffnung ist voll so die gute Frage, weil als wir uns das erste Mal so getroffen haben und so diese Idee von, wir wollen so ein Bewegungswochenende machen und angefangen haben, darüber zu sprechen, was wollen wir da überhaupt machen, was ist so unser Ziel, war bei sehr vielen und vor allem bei mir auch so dieses Thema Hoffnung überhaupt sehr wichtig, weil ich glaube, und das haben wir hier auch an dem Wochenende sehr viel gemerkt, es schon einige Menschen gibt, gerade in so dieser Tierbewegung, die sehr an so Grenzen stoßen und sehr viel mit Hoffnungslosigkeit zu tun haben. Und es war schon ein sehr großes Ziel, irgendwie Menschen hier zusammenzubringen und über neue Wege zu reden, irgendwie vielleicht so neue Ideen und Impulse zu setzen und halt auch ganz viel zu gucken, okay, wie kann man vielleicht mehr Hoffnung kriegen. Und ich glaube, dafür ist einfach so ein Wochenende, wo es primär um so Austausch und Zusammensein in so einer solidarischen Gemeinschaft geht, total wichtig. Und so ein anderes Ding als immer irgendeine Aktion ballern und immer das nächste machen, sondern einfach mal zusammen sein, runterkommen, zusammen entspannen, sich austauschen können. Und ich habe das Gefühl, auch wenn so als Orga natürlich immer eher so die stressigen Sachen gesehen werden und sowas wie, ah, wir fangen jetzt 15 Minuten später mit dem Programm an, hatte ich das Gefühl, dass so die meisten Menschen das sehr gut aufgefasst haben. Und ich hoffe, eine schöne Zeit hatten. Und ja, wir haben, glaube ich, am Anfang mit 50 bis 70 Leuten gerechnet. Und als dann die Anmeldungen immer höher wurden und so bei 100, 150 Leuten waren, dachten wir auch irgendwann, okay, das wird echt ein cooles Ding wahrscheinlich. Ja, genau. Und würdest du sagen, so dieser Spagat zwischen, okay, wir haben einen inhaltlichen Austausch, aber wir haben auch Zeiten, in denen wir einfach nur das Beisammensein und irgendwie auch, ja, vielleicht auch Musik zum Beispiel einfach mal genießen können. Glaubst du, diese beiden Aspekte haben gut funktioniert über das Wochenende oder hättest du dir irgendwas vielleicht auch mehr gewünscht? Ja, also ich hoffe, dass es für alle Leute so okay war. Ich denke, so im Nachhinein glaube ich schon, wir hatten sehr viele Workshops und sehr, sehr viel Input. Es war ja auch so ein bisschen wirklich als so Wochenende für so Workshops geplant und wir haben einfach total viele ultra coole Orgas angefragt und dann auch so unerwartet viel Rückmeldungen und so positive Rückmeldungen bekommen, dass Leute irgendwie noch was machen. Und dadurch haben wir ja zu Zeiten irgendwie 3 Workshops aufeinander gehabt, wo Menschen sich das aussuchen konnten. Und ich glaube, auch so von den Rückmeldungen, dass so ein bisschen dieses Auszeit nehmen, entspannen, halt so ein bisschen hinten übergefallen ist. Ja, und ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, was ich mir so für das nächste Mal mitnehmen würde. Ein bisschen teils noch an den geregelten so Workshops sparen und halt immer einen Raum schaffen, wo einfach Leute chillen können, sich austauschen und so ein bisschen untereinander reden. Da kommt ja auch total viel Wichtiges bei raus. Ja, ich fand trotzdem so die Open-Mic-Abende zum Beispiel auch total schön oder diese Konzerte. Ja, genau. Das Bewegungswochenende war ja auch in großen Teilen ein Vernetzungswochenende. Glaubst du, aus diesem Bewegungswochenende, wie ist dein persönliches Gefühl, glaubst du, da entstehen jetzt vielleicht auch neue Bündnisse, neue, vielleicht auch handlungsfähige Gruppen oder zumindest Ansätze? Was ist da so dein Eindruck? Ich muss sagen, ich habe leider sehr wenig so mitbekommen. Ich war irgendwie sehr viel mit dem Kopf so bei ganz anderen Sachen. So wie ich das sehe, haben sich aber schon so neue Leute kennengelernt und ich kann so von mir sprechen. Ich habe auf jeden Fall so eine wirklich so hohe Anzahl an einfach neuen Menschen kennengelernt oder Menschen, die ich mal so woanders gesehen habe. Und da ist auch schön, sich mit zu connecten. Und auch wenn, das kann vielleicht nur andere Orga-Menschen oder andere Teilis noch sagen, vielleicht ist es ja passiert, aber auch wenn das jetzt nicht passiert ist, dass sich neue Bewegungen, Bündnisse, Ideen gebildet haben. Ich glaube, allein diesen Raum zu schaffen und so, hier sind ja total viele Orgas, so allein von den Vorträgen und die Orgas, die das jetzt so mitgestaltet haben, dass da einfach viele Menschen vielleicht da auch irgendwie neue Ansätze finden oder wissen, okay, da gibt es Menschen, mit denen habe ich jetzt auf einem Wochenende gechillt und mit denen kann ich mich austauschen. Und ja, also ich kann jetzt für GGDT Bayern sprechen. Auf uns habe ich auf jeden Fall gehört, sind Menschen zugegangen, die uns mal woanders, glaube ich, gehört haben bei Workshops und hatten so gefragt, weil sie aus einer anderen Stadt kommen und dieses Konzept von GGDT aber sehr cool finden. Genau, also ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele Menschen auch so ein neuer Impuls für irgendwie Vernetzung und vielleicht auch neue Orgas war. Aber das wird sich wahrscheinlich so im Nachhinein vor allem feststellen, ja. Ja, cool. Und vor allem ein Thema vom Bewegungswochenende war ja auch das Umgehen mit den derzeitigen gesellschaftlichen Krisen, mit Faschisierung, mit dem Klimakollaps. Glaubst du, auch wenn du gesagt hast, dass du inhaltlich jetzt gar nicht so viel mitbekommen hast, ja, aber glaubst du auch für dich diese Zusammenarbeit an einem Projekt wie diesem Bewegungswochenende, ja, konnte dir persönlich noch mal ein bisschen mehr Wirksamkeit und Handlungsfähigkeit geben und vielleicht auch Vernetzung wo man sich eigentlich manchmal lieber nur verkriechen will und alleine sein will. Ja, also genau, wie so ein bisschen ja vielleicht bei der ersten Frage schon angedeutet mit dieser Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, das war so ein bisschen der Wunsch, den ich auf jeden Fall ans Wochenende hatte. So, weil ich gerade zu der Zeit und immer wieder, und ich glaube, das können sehr viele Menschen der Bewegung wahrscheinlich auch verstehen, immer diese Hoffnungslosigkeit verspüre und immer das Gefühl habe, wir machen nicht genug oder wir kommen einfach nicht weiter und es gibt so vieles, was so gegen uns drückt und wo wir eigentlich eher ansetzen. Und trotz der so wenig Sachen, die ich miterlebt habe, habe ich schon so ein, zwei Austauschrunden miterlebt. Und auch eine, wo sehr viel dann über diese Themen geredet wurde und wie man diesen Tierbefreiungskampf zum Beispiel auch einbringen kann weiter. Und es wurde vor allem sehr viel auch über Solidarität und Basisarbeit geredet. Und ich denke, es ist total wichtig, dass ich das Menschen mitnehme. Und ich glaube, das ist auch für mich ein, also so hoffnungslos, wie wir gemacht werden durch irgendwie diese systemischen Krisen und durch die Repression, durch das Ansteigen von so einer Faschistisierung, so wichtig ist es, dass wir immer mehr stärker uns vernetzen und solidarische Strukturen aufbauen, weil das so einen Rückhalt gibt. Und ich glaube, dass so Angst und Hoffnungslosigkeit das einfach nicht durchbrechen können, wenn wir starke Strukturen haben, die uns einfach immer den Rücken frei halten und bei denen wir immer wissen, wir können irgendwie weich fallen oder werden zumindest aufgefallen und sind nicht alleine. Ja. Ein Aspekt, den man bei dem Bewegungswochenende auf jeden Fall gemerkt hat, ist die Bedürfnisorientierung und wie viel Arbeit in Awareness gesteckt wurde. Und ihr hattet auch ein Konzept, das hieß Buddy-Gruppen, wenn ich das richtig verstanden habe. Magst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen, wie viele Gedanken ihr euch gemacht habt zu, wie fangen wir einzelne Menschen auf, die es vielleicht momentan schwieriger haben, oder wie gehen wir damit um, auch persönliche Grenzen und Bedürfnisse zu achten? Also bei dem Buddy-Konzept war ich jetzt auf jeden Fall nicht so die Hutperson, würde ich sagen. Aber ich fand schon auch sehr wichtig, dass das einfach angeboten wurde und auch vorher in einem Post geteilt wurde, dass sowas gibt. Und in diesem Anmeldeformular konnten ja auch Menschen angeben, ob sie irgendwie alleine kommen, ob sie connecten wollen oder eher nicht. Und ja, ich glaube auch allgemein, also in der Arbeit so, um so einen Ort zu schaffen bei so einem Bewegungswochenende, ist total wichtig, auf diese Grenzen zu achten, weil ich glaube, wenn wir so diesen Austausch wollen, wenn wir vor allem auch schaffen wollen, dass Menschen sich hier wohlfühlen, ist wichtig, dass alle Menschen aufgenommen werden. Das ist ja auch allgemein total wichtig, dass Menschen irgendwie, wenn sie hier ankommen, nicht das Gefühl haben, okay, ich bin total fremd, ich kenne keinen Mensch, sondern irgendwie sich mutig da reinstürzen, so gut es geht, und dann halt da auch mitgenommen werden vor allem. Ich habe ein paar Menschen auf jeden Fall gesehen, wo ich wusste oder so vorher mal mit eingecheckt habe, die so alleine waren und irgendwie einfach mal hingekommen sind. Und dann nach so ein paar Stunden oder nach so einem Tag gesehen habe, wie die irgendwie in einer Gruppe am Tisch zusammen saßen oder in Workshops zusammen geredet haben und so. Und das hat mich schon sehr glücklich gemacht. Ja, danke schön fürs Quatschen. Bitte sehr. Hi, wie war denn das Bewegungswochenende für dich? Das Bewegungswochenende war für mich ein so groß. Ich habe immer mir gedacht gehabt, da passieren so viele kleine Mikrokosmosse. Also so viele Begegnungen, so viele Momente, so viele Menschen, die zusammenkommen und die Workshops, diesen Ort überhaupt lebendig zu sehen. Das war cool. Ich bin zwar übelst erschöpft und ich denke mir gerade, eigentlich will ich, ich weiß nicht mal mehr, was ich will. Vielleicht schlafen. Aber eigentlich ganz weit weg, und gleichzeitig will ich an keinem anderen Ort sein, außer jetzt hier gerade. Also ich war gestern super durch und heute Morgen bin ich mit so einem strahlenden Lächeln wieder hergekommen. Ich komme gerade aus so einem Workshop, beziehungsweise so einem Vortrag, und der hat nochmal so richtig Mut gegeben und so ein Gefühl von einem, da bin ich nicht allein in dieser Wahrnehmung und diesen, ich nenne es mal Struggle, vielleicht, oder Kampf, oder irgendwie so diesen Widerstand, oder ja, es ist so groß, so viel. Ich glaube, ich muss es noch setzen lassen, aber ich bin dankbar, es war cool. Und weil wir hier im Radio sind, soll es jetzt erstmal darum gehen, wie sich das Bewegungswochenende für Anarchie und Tierbefreiung eigentlich anhört. Wenn man sich dem Heizhaus, dem Grundstück, dem Gebäude, in dem das Bewegungswochenende stattfindet, nähert, hört man schon aus der Ferne ein leises, dumpfes Klopfen. Wenn man sich dem Vorhof dann nähert, sieht man als erstes zwei Menschen, die um einen Baum herum hocken und auf den Asphalt dort schlagen. Und was diese Menschen dort machen und wie sich das anhört, das erfahren wir jetzt. Also, das sieht ja spannend aus und es hört sich vor allem auch spannend an. Was macht ihr hier um diesen Baum herum mit dem Asphalt? Na, wir haben gesehen, dass der Baum mehr Platz will, weil die Wurzeln sich vergrößern und den Asphalt so hochheben. Und jetzt dachten wir uns, wir helfen dem ein bisschen, dem Baum. Ja, und dazu klopft ihr den Asphalt weg, damit er ein bisschen mehr Freiraum hat, der Baum. Ja, also wir haben so angefangen mit so einem ganz kleinen Stück, was schon locker war, was wir dann einfach nur abgehoben haben und dann konnten wir nicht mehr aufhören. Und jetzt geht's weiter, wahrscheinlich bis heute Abend. Und jetzt seid ihr in den Bann gezogen und helft dem Baum. Okay, wollen wir einmal hören, wie sich das anhört, wenn ihr hier zugange seid? Ich habe auch schon gehört, dass einige Menschen das auch schon morgens gehört haben, als sie noch am Schlafen waren. Also eigentlich haben wir gerade eben erst damit angefangen. Wahrscheinlich waren das irgendwelche anderen Klopfgeräusche. Vielleicht ist es so ein kollektives Projekt, wo jeder so ein bisschen macht und dann entwickelt sich das zu so einer Bewegung. Wer weiß es, es ist ja ein Bewegungswochenende. ja, dann hören wir einfach mal, wollt ihr den Hammer nochmal rausholen? Oder? Ja, der ist da. Und das Ganze kann sich ja auch ein bisschen musikalischer anhören, als nur ein dumpfes Klopfen. Ja, und das könnt ihr gerne einmal vorführen, wenn ihr wollt. Jetzt interviewe ich einen vom Orga-Team. Wie war denn für dich das Bewegungswochenende? Also ich glaube, viele von den Orga-Menschen oder vielleicht alle machen das zum ersten Mal, so ein Wochenende zu organisieren und total viel Arbeit. Aber ja, ich freue mich, dass so viele Menschen zusammengekommen sind und ich glaube, es gab sehr viele interessante Inputs und Workshops und das insgesamt alles ganz gut verläuft, sehr viel Austausch stattfindet und ja, ich freue mich einfach mega drüber und ich glaube, dass es schön wäre für die Zukunft, wenn die Tierbefreiungsbewegung in so einem Kontext auch wieder zusammenkommt und sich wieder trifft und mehr vernetzt, mehr austauscht. Ja, was ist dir denn in Erinnerung geblieben von dem Wochenende? So ein Geräusch, welcher Moment oder welcher Workshop? Also ich war bei einem Workshop selber dabei. Da ging es um gemeinsame Ökonomien und genau, sonst kann ich von Workshops nicht viel mitteilen. Aber ich glaube, für mich ist in Erinnerung geblieben, das Treppenhaus, weil ich sehr viel hoch und runter laufen musste zwischen den Räumen. Ja, oder was würdest du dir dann fürs nächste Bewegungswochenende wünschen? Ja, dass wir auf jeden Fall vielleicht Menschen begeistern können, sowas auch in Zukunft zu organisieren oder mitzuorganisieren, dass die Struktur dahinter ein bisschen wächst und dass wir es hoffentlich das nächste Mal größer und noch schöner machen können. Und zum Schluss hören wir noch in den Song rein, der schon bereits angespielt wurde. Der ist von Neo C und passend zum Thema. Heute befreie ich ein Tier. Heute befreie ich ein Tier. Mein Anstand sag ich dir, verlangt das so von mir. Scheißegal, ich breche einfach ein. Heute werd ich lauter Tiere befreien. Heute in der späten Nacht wird der Bolzenschneider aus der Tasche gepackt. Scheißegal, ich breche einfach ein. Heute werd ich lauter Tiere befreien. Denn Tiere sind nicht da für unseren Profit. Schlimm, was täglich Stadt. Ich mach da jetzt mal ernst, ich werd zum Tiere gehen. Ich sag euch ehrlich, wie das ist. Bei diesem ganzen Elend werd ich zum Pragmatist. Scheißegal, ich breche einfach ein. Heute werd ich lauter Tiere befreien. Klar, das ändert nicht die Welt. Und doch ist es ja so, dass jedes Tier zählt. Scheißegal, ich breche einfach ein. Heute werd ich lauter Tiere befreien. Ja, das muss jetzt mal geschehen. Denn Tiere sind nicht da für unseren Profit. Jim, was denk ich so passiert? Ich mach da jetzt mal ernst. Ich werd zum Tiere gehen. Montag befreie ich ein Huhn. Es ist mir ein Vergnügen, das zu tun. Dienstag befreie ich dann ein Schwein. Hey, dafür muss ich mir nen Hänger leihen. Mittwoch, da hole ich ne Kuh. Am Donnerstag ne zweite noch dazu. Am Freitag, da mache ich nicht frei. Nee, Freitag hole ich nen Papagei. Am Samstag, da hole ich nicht das Sams. Samstag, da befreie ich ne Gans. Auch Sonntag, da mach ich keine Ruhe. Da hol ich ein Kaninchen mit dazu. Ja, ich hör damit nicht auf. Ist zwar nicht ganz legal, doch das nehm ich in Kauf.